beim Fischer fichten Sorgen und Gramm und leicht mich an. Er lüst an frühen Morgen mit leichten Sindinkan, mit leichten Sindinkan. Da lager ring noch Friede auf Ball und Flur und Bach. Er ruf mit seinen Liedern die goldne Sonne wach. Er ruf mit seinen Liedern die goldne Sonne wach. Da lag er ring noch Friede auf Wald und Flur und Bach. Er ruf mit seinen Liedern die goldne Sonne wach. Er singt zu seinen Werken aus voller frischer Brust. Die Arbeit gibt ihm Stärke, die starke Lebenslust, die starke Lebenslust. Bald wird ein Bund gewimmel in allen Tiefen laut und plätschert durch den Himmel, der sich in Wasser baut. Und plätschert durch den Himmel, der sich in Wasser baut. Bald wird ein Bund gewimmel in allen Tiefen laut. Und plätschert durch den Himmel, der sich in Wasser baut. Eines will stellen, braucht Augen klar und gut, muss heiter gleich den Wellen und frei sein wie die Flut, und frei sein wie die Flut. Dort Angel auf der Brücke, die Hirtin schlauer sage deine Tücke, entsage deine Tücke, den Fisch betrugst du nicht. Dort Angel auf der Brücke, die Hirtin, schlauer Wicht, entsage deine Tücke,